jetzt schon wieder am Mic, höre nicht mehr auf. Wenn ihr das Album habt, dann geht ihr nicht sehr aus. Wir haben ein Schwert drauf, wir kicken immer mehr raus. Ich schreibe mir mein Herz aus, ich weiß, dass ihr ein Fest braucht. Die Nacht und Kerzen rauch, ich lasse die Schmerzen aus. Nein, das ist nicht mein Hobby, nein, das ist mein Leben. Werde ich den Weg zusammen und nicht allein gehen. Das ist doch ganz dumm, du hörst dann wie ein Schwanz angezogen. So machen wir den Scheiß, weil dann schreibt die Seele raus. Ich sag mein Schiff durch, ich ist mir die Nähe braucht. Weil ich stecke meine ganze Liebe rein, die ich habe. Und hier, was ich mal wieder gewiss sage. Also ihr braucht es weiter, red ich ab ein Ziel. Das war für mich noch nie ein Spiel. Hört mal her, der Pate ist am Mikrofon. Ich schreibe mir die Finger blutig, denn dieses Album soll sich lohnen. Keiner hier will in einem Pappkarton wohnen. Im Gegenteil, wir wollen ganz nach oben. Deswegen texten wir hier Nacht und Tag. Wenn du was dagegen hast, dann komm und sag. Wenn's nötig ist, schreiben wir auch noch bis in den Sack. Du bist nur der, der in der Gospel lag. Bitte dir vor, was aus deinem Leben zu machen. Darf ich dich mal bitte ganz herzlich auslachen? Denn um nach oben zu kommen, brauchst du mehr Sachen. Nicht nur boshaft lachen, sondern auch was schaffen. Denn ohne was zu schaffen, wirst du dem Stress unterliegen. Hier musst du dich durchboxen, Mann, hier kann keiner fliegen. Wenn du es nicht schaffst, wird es wohl daran liegen, dass du Angst hast, auch mal etwas abzukriegen.